Vamos a hablar hoy acerca de los sueños. Heute werden wir von Träumen sprechen. ¿Cuántas personas tienen sueños enterrados? Wie viele von euch haben vergrabene Träume? ¿Tuvieron un sueño? Sie hatten einen Traum. Pero ese sueño no se ha cumplido todavía. Aber dieser Traum hat sich immer noch nicht verwirklicht. Ya han pasado los años. Und Jahre sind vergangen. Han pasado problemas. Probleme sind gekommen. Y todavía no vemos ese sueño. Und trotzdem sehen wir immer noch nicht diesen ¿Cuántos Traum. ¿Cuántas personas aquí pueden levantar la mano? Wie viele von euch können die Hand heben? Amén. Amén. Vamos a hablar de tus sueños. Heute werden wir von deinen Träumen sprechen. Y yo vine aquí a este lugar. Als ich zu diesem Ort kam, a desenterrar los sueños. Bin ich gekommen, um die Träume wieder auszugraben. A recordarte. Um dich daran zu erinnern, que tienes un sueño pendiente. Dass du einen Traum hast. Y que Dios va a cumplir tu sueño. Und dass Gott deinen Traum erfüllen wird. Y te voy a explicar qué es lo que ha pasado en tu vida. Und ich werde dir erklären, was in deinem Leben passiert ist. Hay un hombre llamado José. Es gibt einen Mann, der Josef heißt. Que tuvo sueños. Und er hatte Träume. Sueños de Dios. Träume von Gott. Dios le mostró en un sueño. Gott hat ihm einen Traum gezeigt. Que todos sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Nämlich, dass alle seine Brüder sich vor ihm hinknien würden. Iba a ser un hombre tan importante. Und er würde ein so wichtiger Mann sein. Tan importante. So wichtig. Que sus 11 hermanos y sus padres se inclinarían ante él. Dass sogar seine Mutter, sein Vater und seine Brüder alle sich hinknien würden vor ihm. Entregarte el sueño que te dio, Gott kann den Traum nicht verwirklichen, den er dir gegeben hat, si todavía no eres confiable para Dios. Wenn du nicht treu bist für Gott. Primero Dios va a hacer un trabajo en tu corazón para que seas confiable. Zuerst, damit er dir vertrauen kann, muss er dein Herz bearbeiten. Cuando José le contó su sueño a sus hermanos, als Josef seinen Traum seinen Brüdern vorstellte, los hermanos lo odiaron más de lo que lo odiaban antes. Haben seine Brüder ihn noch mehr gehasst, als sie ihn schon vorher gehasst hatten. Und er hat wieder seinen Eltern den Traum erzählt. Y el papá le dijo, ¿qué sueño es ese? Und der Papa sagte, was ist denn das für ein verrückter ¿Cómo Traum? Que todos nos vamos a inclinar delante de ti? Wie sollen wir uns alle bitte vor dir hinbeugen? Und ¿De dónde sale ese sueño? Woher kommt dieser verrückte Traum? Pero el padre meditaba internamente. Aber der Vater tief drinnen betete. Y sabía und wusste, que ahí había algo de Dios. Dass da etwas von Gott vorhanden war. Y José tenía un gran sueño. Und Josef hatte einen großen, tiefen Traum. Un día sus hermanos se iban a inclinar delante de él. Eines Tages würden seine Brüder sich vor ihm hinbeugen. ¿Dónde? No sabía. Wo? Wusste er nicht. ¿Cómo? No sabía. Wie? Wusste er nicht. Pero Dios lo había dicho. Aber Gott hatte es gesagt. Y él guardó eso en su corazón. Und das behielt er in seinem Herzen. Pero el problema fue, aber das Problem war folgendes. Que José empieza a experimentar una serie de situaciones. Josef hat eine Serie an Situationen erlebt. Que él no entiende. Die er nicht verstand. Él va a ver que su sueño queda debajo del sueño de otros. Er hat gesehen, dass sein Traum mitten unter den Träumen von anderen war. Él iba a ser el gran líder. Er glaubte, der große Führer zu werden. Delante del cual todos se iban a inclinar. Vor dem sich alle hinbeugen und verbeugen würden. Pero Dios antes. Aber vorher musste Gott. Va a hacer que su sueño esté debajo de otros sueños y él se incline delante de otros. Seinen Traum erniedrigen, damit er lernt, seinen Traum unter den Träumen von anderen zu stellen. Tu sueño. Dein Traum. Tiene que entrar debajo del sueño de otros. Muss sich in den Traum von anderen Menschen einbinden. Para poder ver el cumplimiento. Damit es Erfüllung findet. ¿Están entendiendo? Habt ihr das verstanden? Porque Dios va a probar tu corazón. Gott wird dein Herz testen. Cuando tú colocas tu sueño debajo del sueño de otros, Dios prueba tu corazón. Wenn du deinen Traum unterstellst unter anderen Träumen, dann wird Gott dein Herz testen. Prueba tu honestidad. Er schaut deine Ehrlichkeit an. Prueba tu fidelidad. Er prüft deine Treue. Prueba tu obediencia. Er prüft deinen Gehorsam. Y prueba tu corazón. Und er prüft dein Herz. Dios no podía darle a José su sueño. Gott konnte nicht den Traum von Josef erfüllen, si no lo pasa por un proceso, wenn er nicht zuerst einen Prozess verfolgt y coloca ese sueño debajo del sueño de otros. Und seinen eigenen Traum anderen Träumen von anderen unterstellt. Der Träumer. Sus hermanos lo toman, seine Brüder nehmen ihn y lo meten a una cisterna. Und werfen ihn in eine Zisterne. ¿Qué hay en una cisterna? Was gibt es in der Zisterne? No hay celular. Es gibt kein Handy. No hay iPad. Kein iPod. No hay computador. Kein Computer. Su sueño fue metido en una cisterna. Sein Traum wurde in eine Zisterne hineingeschmissen. Ahí pasó la primaria. Und dort hat er die Volksschule verbracht. Ese sueño quedó enterrado en una cisterna. Sein Traum wurde vergraben in einer Zisterne. ¿Cuántos sienten que su sueño desapareció en el pasado? Wie viele haben denn das Gefühl, dass ihr Traum, euer Traum in der Vergangenheit verschwunden ist? Vino una circunstancia sobre tu vida. Irgendeine ein Umstand in deinem Leben. Y enterró tu sueño. Und dein Traum ist verschwunden. A José le pasó exactamente lo mismo. Und Josef hat genau das gleiche erlebt. Solo que José. Nur dass Josef. No perdió la esperanza. Die Hoffnung nicht verloren hat. Pasara lo que pasara. Egal was passiert. José sabía. Josef wusste, que un día Dios iba a cumplir dass eines, su promesa. Dass eines Tages Gott sein Versprechen erfüllen wird. Gott war dabei, seinen Charakter zu schulen. Dios estaba preparando su corazón. Gott war dabei, sein Herz vorzubereiten. Para el día en que le iba a entregar el llamado. Für den Tag, an dem er gerufen werden könnte. Y los hermanos dicen, matemos a este hombre para ver qué es de sus sueños. Und seine Brüder sagten, töten wir diesen Mann, damit wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Tenían la decisión de matarlo. Sie hatten die Entscheidung getroffen, ihn zu töten. Pero Dios intervino. Aber Gott hat eingegriffen. Y no lo mataron. Und sie haben ihn nicht umgebracht. Lo metieron a la cisterna. Sie haben ihn in die Zisterne geworfen. Sie wollen ihn den Ismaelitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern um 20 Silberlinge. Die brachten Josef nach Ägypten. Ahora el sueño de José. Jetzt ist der Traum von Josef. Queda bajo unos ismaelitas mercaderes. Untergestellt inmitten den Ismaelitern. Ahora él tiene que servir a unos hombres que no conoce. Jetzt muss er Männern dienen, die er nicht einmal kennt. Era esclavo. Er ist Sklave. Lo vendieron como esclavo. Sie haben ihn als Sklaven verkauft. Y como esclavo no podía reclamar absolutamente nada. Und als Sklave kann er gar nichts verlangen. Él no podía decir, tengo un gran sueño de Dios. Er kann nicht sagen, ich habe einen großen Traum von Gott. Ustedes no pueden convertirme en su esclavo. Ihr könnt mich nicht in einen Sklaven verwandeln. Él no peleó con ellos. Er hat sich nicht schlagen können mit no ihnen. No discutió con ellos. Er konnte nicht mit ihnen diskutieren. Él obedeció. Er musste gehorchen. Y se sometió a las circunstancias. Und sich den Umständen unterordnen. Pero guardaba la esperanza en su corazón. Aber er hat die Hoffnung in seinem Herzen bewahrt. Y pasó la secundaria. Und hat das Gymnasium absolviert. Sirviendo a los Ismaelitas. Den Ismaelitern zu dienen. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein ägyptischer Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, hatte ihn von der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, und er hatte Glück und durfte bleiben im Hause seines ägyptischen Herrn. Und als seine Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und vertraute ihm alles an, was er hatte. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen, also dass der Segen des Herrn in allem war, was er hatte, im Hause und auf dem Felde. El versículo 2 y 3 dice lo siguiente. In Vers 2 und 3 hören wir Folgendes. Que José era un hombre próspero. Dass Josef ein sehr erfolgreicher Mann war. ¿Cómo puede un esclavo ser próspero? Wie kann ein Sklave erfolgreich sein? ¿Qué esclavo hay que sea próspero? Was kann ein Sklave machen, damit er erfolgreich ist? No conozco un esclavo que pueda ser próspero. Ich kenne keinen Sklaven, der erfolgreich sein lo kann. Lo máximo que tiene un esclavo es una cama y la comida del día. Das Beste, was ein Sklave hat, ist ein Bett und Tageslohn am Essen. Aber das Interessante ist Folgendes. José tuvo que poner su sueño debajo de Potifar. Josef musste seinen Traum Potiphar unterordnen. Y él sabía que Dios estaba con él. Und er wusste, dass Gott mit ihm war. Y toda la prosperidad que llegaba a la casa de Potifar era por él. Und aller Wohlstand, der ihm zukam, war durch ihn. Pero no podía disfrutar absolutamente nada. Aber er konnte nichts davon selbst genießen. La prosperidad era por él, pero no podía disfrutar la prosperidad. Der Wohlstand und der Erfolg waren durch ihn, aber er konnte nichts davon genießen. La prosperidad que Dios le daba a José, der Wohlstand, den Josef erhielt, era para su líder. War für seinen Führer. Para su líder. Für seinen Chef. Él no podía reclamar absolutamente nada. Er konnte nichts verlangen, absolut gar nichts. Y quiero hablarle a los líderes de esta iglesia. Wer ist hier der Chef dieser Gemeinde? Quizás esta iglesia esté creciendo. Vielleicht ist diese Gemeinde dabei zu wachsen. Porque tú tienes una unción de milagros. Weil es Wunder gibt. Una unción de sanidades. Weil verschiedene Heilige zusammenkommen. Eres un buen evangelista. Weil du ein guter Evangelist bist. Eres un buen maestro. Weil du ein guter Lehrer bist. Eres un buen líder. Weil du ein guter Führer bist. Y la iglesia está creciendo por tu razón. Und deswegen wächst diese Gemeinde. Quiero decirte, ich möchte dir aber etwas sagen. No puedes reclamar nada. Aber du kannst nichts verlangen. Nada. Nichts. Todo lo que tú produzcas en esta iglesia, alles, was du erwirtschaftest in dieser Gemeinde, no es para ti. Ist nicht für dich. Es para el líder que Dios estableció en esta iglesia. Es ist für den Leiter dieser Gemeinde, den Gott hier eingestellt hat. Tu sueño. Dein Traum tiene que servir al líder que Dios estableció en este lugar. Muss dem Leiter dieser Gemeinde dienen, den y Gott si, hier eingestellt tú lo hat. Haces de todo corazón, und wenn du das von ganzem Herzen tust, y lo haces con amor, und mit Liebe, y lo haces con entrega, und mit Hingebung, Dios te va a premiar más adelante. Wird Gott dich voranbringen. ¿Está entendiendo? Versteht ihr das? Si tú estás sirviendo, wenn du dabei bist zu dienen, pero tienes una reserva en tu corazón, aber innen drin eine Zurückhaltung hast, tienes una doble agenda en tu corazón, in deinem Herzen eine andere Agenda verfolgen tienes möchtest, una agenda guardada en tu corazón, ein Geheimnis in deinem Herzen verbirgst, no vas a ver el cumplimiento de tu sueño. Wirst du nicht die Erfüllung deiner Träume erleben. Es un principio importante. Das ist ein wichtiges Prinzip. Tu sueño, dein Traum, la bendición, die Segnung, no es tuya. Ist nicht deine. Es del líder donde tú estás. Sie gehört dem Leiter, unter dem du gestellt bist. Si tú trabajas en una empresa, wenn du in einer Firma arbeitest, la producción extra que produce la empresa no es para ti. Dann ist der Gewinn, den die Firma erwirtschaftet, nicht für dich. Es para el dueño de la empresa. Es ist für den Chef der Firma. En el ministerio no podemos trabajar con una agenda escondida. Und im Ministerium können wir nicht so arbeiten. Tenemos que poner los dones a funcionar. Pero el resultado es para los líderes que Dios estableció en la iglesia. Wir müssen unsere Gaben und Talente einbringen, aber das Ergebnis gehört dem Leiter der Gemeinde. Muchos hombres de Dios se han equivocado en esto. Und viele irren sich hier. Yo tuve un hombre en mi iglesia. Ich kann einen Mann, kenn einen Mann in einer Gemeinde. Él llegó después de que yo fundé la iglesia. Er kam, nachdem ich die Gemeinde gegründet hatte. Teníamos 100 personas. Wir waren ungefähr 100 Personen. Era un maestro tremendo. Er war ein sehr großartiger Lehrer. Y él creyó que porque era un maestro tremendo, el fruto del trabajo era de él. Und er glaubte, weil er ein großartiger Lehrer war, dass die Arbeit und das Resultat der Arbeit von ihm war. Y un día me dijo, Dios te quitó a ti de ser el pastor y yo soy el pastor de la iglesia. Und einmal sagte er mir, Gott hat dich hinausgeworfen als Pastor und mich stattdessen eingesetzt. Yo le dije, ¿cuándo Dios me quitó? Wann hat Gott mich rausgeschmissen? Yo no he renunciado. Ich habe ja nicht zurück irgendwie abgesagt. Pero él creía que porque él era el que enseñaba la iglesia y tenía más autoridad que yo. Aber er glaubte, weil er der Lehrer der Gemeinde war, dass er mehr Autorität hätte wie ich. Y él quería que yo renunciara y él ser el pastor. Und dass ich aufhöre, Pastor zu sein, damit er Pastor sein kann. Yo le dije, mira, Dios me nombró pastor, yo no me nombré pastor. Gott hat mich Pastor genannt. Das ist nicht mein Titel, den ich trage. Si tú quieres estar en este lugar, tienes que someterte a eso. Wenn du diese Rolle übernehmen möchtest, musst du dich unterordnen. Él no aceptó. Er hat das nicht akzeptiert. Se llevó todo el grupo de alabanza. Und hat die gesamte Lobpreisgruppe mit sich genommen. Era una orquesta de salsa que ya estaba ensayando para ser el grupo de alabanza de la iglesia. Es war eine Gruppe, eine Salsa-Gruppe, die gelernt hatte, den Lobpreis für die Gemeinde zu machen. Se llevó el grupo de alabanza y formó una iglesia preciosa. Und hat eine herrliche Gemeinde gegründet. 2 años después. 2 Jahre später. Los líderes que él se llevó de mi iglesia. Sind die Leiter von der Gemeinde gegangen. Lo botaron de la iglesia. Und sie haben ihn hinausgeschmissen. Y lleva 20 años. Und 20 Jahre lang. Sin poder tener una iglesia sólida. Hat er es nie geschafft, eine eigene, solide Gemeinde zu gründen. Era un gran maestro. Er war ein großartiger Lehrer. Conocía muy bien la palabra. Er kannte das Wort Gottes sehr gut. Pero no puso su sueño debajo del sueño de otro. Aber er hat seinen Traum nicht anderen Träumen untergestellt. Y él ha estado buscando su sueño a su manera. Jeder sucht seinen Traum auf seine Art und Weise. Y no ha entendido el principio. Und dieser Mann verstand nicht das Prinzip, de colocar mi sueño al servicio de otro primero. Dass man seinen Traum anderen zuerst unterordnen muss. Ahí se prueba tu humildad. Das ist, wie du deine Demut beweist. Ahí se prueba tu amor. Dort wird deine Liebe geprüft. Ahí se prueba tu sujeción. So wird deine Hingabe geprüft. Ahí se prueba tu avaricia. Und so wird deine Demut und geprüft. Der Herr war mit Josef und er hatte Glück und durfte bleiben im Hause seines ägyptischen Herrn. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen. Y todo lo que hacía prosperaba en su mano. Und alles war fruchtbar und pero no podía tomar nada de eso. Trotzdem durfte er nichts davon selbst verwenden. Todo era para bendecir a su amo. Alles war, um seinen Herrn zu dienen. Y Dios probó el corazón de José ahí. Und somit prüfte Gott das Herz von Josef. Dios probó si había avaricia en su corazón. Er musste sehen, ob Gier und Geiz, Dios probó si había egoísmo en su corazón. Egoismus in seinem Herzen waren. Y Dios probó el corazón de José tremendamente. Und Gott prüfte das Herz von Josef en varias circunstancias, ganz stark in vielen unterschiedlichen Momenten, antes de entregarle su sueño. Bevor er ihm seinen Traum erfüllte. ¿Estamos entendiendo? Versteht ihr das? Und Josefs Herr nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs lagen. So war er das selbst im Gefängnis. Und der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand und alles, was es dort zu tun gab, das besorgte dieser. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das er in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er unternahm. Ahora José tiene que someterse al director de la cárcel. Jetzt muss sich Josef dem Direktor des Gefängnisses, dem Kerkermeister, unterordnen. Y Dios seguía bendiciéndolo. Und trotzdem segnet Gott ihn weiter. Pero José era simplemente un preso. Aber Josef hatte einen Preis zu zahlen. No podía disfrutar nada. Er kann wieder nichts davon genießen. Todo estaba al servicio de su nuevo jefe. Wieder genießt alle Früchte sein neuer Chef. Todo estaba al servicio de su nuevo líder. Sein neuer Anführer genießt alles. Y Dios siguió probando el corazón de José. Und Gott prüft weiterhin das Herz von Josef. Se olvidó. Und der Mundschenk vergaß ihn. ¿Cuánto sientes que Dios se olvidó de ti? Wie viele Menschen haben dich vergessen? Muchos hemos sentido eso. Viele von uns kennen dieses Gefühl. Pareciera que Dios se olvidó de nosotros. Es wirkt auch so, als ob Gott dich vergessen hätte. Tantos sueños que teníamos. So viele Träume hatten wir. Tantas cosas que íbamos a hacer. So viele Dinge wollten wir tun. Ese ministerio maravilloso que íbamos a tener. Dieser wunderbare Dienst, den wir machen wollten. Y parece que Dios se olvidó de nosotros. Und es wirkt so, als ob Gott uns vergessen hätte. Und schaut, was jetzt passiert. De la cisterna. Von der Zisterne. De los ismaelitas como esclavo. Als Sklave von den Ismaeliten. De la casa de Potifar como esclavo. Vom Haus Potiphars als Sklave. De la cárcel. Vom Gefängnis. Sale este hombre. Und jetzt als Mann. Y está delante del faraón de Egipto. Vor dem Pharao von Ägypten. Y por la gracia de Dios. Und durch die Gnade Gottes. Puede interpretar un sueño. Kann er den Traum deuten. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten: Können wir einen Mann finden wie diesen, in welchem der Geist Gottes ist? Él vio en el faraón a un hombre, él vio en José a un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Pharao erkannte, dass Josef den Heiligen Geist, den Geist Gottes hatte. Pregunta. Frage. En tu trabajo, in deiner Arbeit, de Dios en ti? Sieht dein Chef den Heiligen Geist in dir? En tu familia. In deiner Familie. Tu esposa y tus hijos. Sehen deine Ehefrau und deine Kinder oder dein Ehemann. Tu familia. Deine Familie. ¿Está viendo el Espíritu de Dios en ti? Sehen sie Gottes Geist in dir? ¿O está viendo una persona orgullosa? Oder sehen sie einen arroganten Menschen? Manipuladora. Einen manipulativen Menschen. Controladora. Einen Control Freak. Si tu familia no está viendo el Espíritu de Dios en ti, wenn deine Familie nicht den Geist Gottes in dir sieht, tu sueño se va a estancar. Dann wird dein Traum nicht wirklich werden können. Si tus jefes no ven el Espíritu de Dios en ti, wenn deine Chefs oder dein Chef nicht den Heiligen Geist in dir sieht, tu sueño se va a estancar. Wird dein Traum auch nicht sich realisieren können. Potifar vio el Espíritu en José el Espíritu de Dios. Potiphar aber sah in Josef den Geist Gottes. El jefe de la cárcel vio lo mismo. Und der Kerkermeister genauso. El faraón vio lo mismo. Pharao sah das Gleiche. Si tu corazón no ha cambiado todavía. Wenn dein Herz sich nicht verändert hat. Si tu carácter no ha cambiado todavía. Wenn dein Charakter sich nicht verändert tu hat. Tu sueño no va a llegar. Wird dein Traum nicht Realität werden. Muchas personas en las circunstancias difíciles. Viele Menschen, die durch schwierige Zeiten gehen, comienzan a renegar de Dios. Fangen an, Gott zu verleugnen. ¿Dónde está Dios? Wo bist Dios du, Gott? Está tratando tu corazón con las circunstancias antes de entregarte el sueño. Bevor Gott deinen Traum realisiert, muss dein Herz zubereiten. Viermal haben sich die Brüder vor ihm verbeugt. Cuatro veces. Viermal. Dios va a cumplir tu sueño. Gott wird deinen Traum verwirklichen. Pero tienes que poner tu sueño. Aber du musst deinen Traum al servicio de otros, in den Diensten anderer stellen, para matar tu egoísmo, um deinen Egoismus zu töten, para matar la competencia, um den Wettbewerb zu töten, para matar la avaricia, um den Stolz zu töten, para matar la insujeción, und die Manipulation zu töten. ¿Está entendiendo? Versteht ihr das? Es la única manera de cumplir tu sueño. Das ist die einzige Art und Weise, wie dein Traum sich realisieren kann. Und wenn dein Charakter bereit ist, cuando menos pienses, desto weniger du daran denkst, estás en tu llamado, desto mehr bist estás du en la promesa, dabei, das Versprechen estás en la profecía, und erlebst die Prophezeiung y estás en tu sueño, und bist in deinem Traum, el sueño que Dios te dio, im Traum, den Gott dir gegeben hat. Quizás tu sueño no se ha cumplido. Vielleicht hat sich dein Traum noch nicht verwirklicht, porque tu corazón no está preparado. Weil dein Herz nicht vorbereitet ist. Pero si tú entiendes esta palabra ahora, aber wenn du dieses Wort verstehst heute y tomas la decisión und die Entscheidung triffst, de caminar con Dios, mit Gott deinen Weg zu gehen, de servir desinteresadamente, und ohne Eigeninteresse zu dienen, vas a ver tu sueño cumplido. Wirst du sehen, dass dein Traum sich realisieren wird. Cuando estuvimos en Cali, als wir in Cali waren, me nombraron secretario de la Asociación de Pastores. Waren meine Brüder in einer Vereinigung von Pastoren. Y como secretario tuve que servir al presidente de la Asociación de Pastores. Und wir mussten dem Präsident der Vereinigung dienen. Y este hombre era un militar. Und dieser Mann war ein Militärdiktator. Él solo daba órdenes. Er gab nur Befehle. No le gustaba nada. Es gefiel ihm niemand. Y yo tuve que someterme a ese hombre. Und ich musste mich diesem Mann unterordnen. Y servirlo. Und ihm dienen. Y bendecirlo. Und ihn segnen. Y obedecer todo el tiempo. Und ihm gehorchen. Y no podía hacer nada si este hombre no lo autorizaba. Und ich durfte nichts tun, außer dieser Mann gab mir die Genehmigung dazu. Yo le decía, usted es el jefe, usted manda. Und ich sagte, ihr seid Chef, Sie sind Chef, ich gehorche euch. Y si él me decía no, no lo hacía. Und wenn er mir nein sagte, habe ich es nicht getan. Y si él me decía sí, lo hacía. Und wenn er mir gesagt hat, ja, habe ich es getan. Si él me decía a la derecha, lo hacía a la derecha. Wenn er sagte nach rechts, ging ich nach rechts. Si me decía a la izquierda, lo hacía a la izquierda. Und wenn er sagte nach links, ging ich nach links. Y yo serví a este hombre. Und ich habe diesem Mann gedient. David sirvió a Saúl. David musste Saul dienen. Eliseo sirvió a Elías. Hosea diente Elías. Josué sirvió a Moisés. Josué diente Moses. Sus sueños estuvieron debajo de otro sueño. Ihre Träume mussten anderen Träumen dienen. Y estos hombres heredaron. Und diese Männer erbten. Y tuvieron su propio sueño. Und ihre eigenen Träume realisierten sich. Yo vi en Cali, amados hermanos. Ich lebte in Cali. la presencia del Espíritu Santo. Und habe dort die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebt. La ciudad fue impactada. Die gesamte Stadt. No fue una iglesia. Wurde berührt. Es war nicht no nur fue un Gemeinde. Ministerio. Es war kein Dienst. En el avivamiento de Pensacola fue una sola iglesia en la ciudad. Es war die Erweckung von einer einzigen riesigen Gemeinde. En el avivamiento de Toronto fue una iglesia en la ciudad. In Toronto war es eine Gemeinde in der Stadt. Nosotros vimos la ciudad impactada por el Espíritu Santo. Und wir haben die gesamte Stadt gesehen, wie sie vom Heiligen Geist berührt wurde. Cuando los cristianos, 50.000 cristianos, nos reuníamos en el estadio a humillarnos y a estar en la presencia de Dios. Als wir Christen uns in diesem Stadion getroffen haben, um uns vor Gott niederzuknien. Cuando buscábamos su rostro. Und sein Angesicht zu suchen. Cuando orábamos. Zu beten. Y nos arrepentíamos juntos. Und wir haben Buße getan. Los líderes y el pueblo de la ciudad. Die Führer und die Leiter und das Volk der Stadt. Dios oyó. Dann hat Gott Dios gehört. Vio. Gott hat gesehen. Y envió a su Espíritu Santo a la ciudad. Und hat seinen Heiligen Geist in die Stadt geschickt. Las clases sociales altas conocieron al Señor. Alle Klassen haben der Stadt haben den Heiligen Geist gesehen. Muchos políticos conocieron al Señor. Viele Politiker. Muchos periodistas conocieron al Señor. Viele Journalisten. Y mucha gente llegó al Señor. Und viele Menschen haben Gott kennengelernt. Todas las iglesias crecieron. Alle Gemeinden sind angewachsen. Una sola iglesia pasó de 150 personas a 25.000 personas en 5 años. Eine einzige Gemeinde ist von 150 Mitgliedern an 25.000 zugewachsen in 5 Jahren. Y surgieron muchas nuevas iglesias por todos lados. Und es gab ganz viele neue Gemeinden, die entstanden sind. En Cali se volvió moda ser cristiano. In Cali wurde es Mode, Christ zu sein. Andar con una Biblia en la mano era moda, ya no se veía negativamente, se veía algo bueno. Mit einer Bibel in der Hand zu gehen war etwas Neues, Modernes und toll. La gente veía milagros, veía sanidades. Die Menschen sahen Wunder, sie sahen Heilungen. En una de las vigilias se convirtieron 8.000 personas. In einer der Gebetsnächten haben sich 8.000 Menschen bekehrt. En una sola noche. In einer einzigen Nacht. Hubo vigilias. In einer Gebetsnacht. En que la policía tenía que tomar el control porque había demasiada gente, cerraba las puertas. Musste die Polizei die Türen schließen, weil zu viele Menschen da waren. Y afuera quedaban 4.000 y 5.000 personas dando vueltas alrededor del estadio orando. Und vor dem Stadion sind 4.000 bis 5.000 Menschen im Kreis gegangen und haben gebetet. No se iban para la casa. Sie sind nicht nach Hause gegangen. Se quedaban orando afuera del estadio. Sie blieben, aber sie mussten draußen bleiben und haben gebetet. Estaban insistiendo. Sie haben darauf bestanden. Se estaban humillando delante de Dios sie también. Haben sich vor Gott gedemütigt. No importaba que no pudieran entrar al estadio. Es war ihnen egal, dass sie nicht hineinkommen konnten. Y Dios vio y Dios oyó. Und Gott sah und Gott hörte. Y vimos un avivamiento. Und wir haben eine Erweckung erlebt. Amados hermanos, yo quiero decirles. Geliebte Brüder und Schwestern. Si ustedes se humillan delante de Dios. Wenn ihr euch vor Gott. Si ustedes oran. Demütigt, wenn ihr betet. Como está la fórmula en Segunda de Crónicas 7:14. So wie im zweiten Chroniker 2:14 steht. Sin limitar a Dios en el tiempo. Ohne Gott dabei zu begrenzen oder einzuschränken. Él es el Rey y es el Señor. Er ist der Herr. Si ustedes dejan que Él haga a su manera. Er ist der König. Und wenn ihr ihm seinen Weg überlässt. Ustedes van a ver un avivamiento en esta ciudad y en esta nación. Werdet ihr in dieser Stadt und in dieser Nation eine Erweckung erleben. Dios está buscando hombres y mujeres. Gott sucht Männer und Frauen. Que salgan de su propia cultura. Die aus ihrer eigenen Kultur herauskommen. Para entrar en la cultura celestial. Um in die himmlische Kultur hineinzukommen. Y hacer la voluntad perfecta de Dios. Und den perfekten Willen Gottes zu erfüllen. Y este es el tiempo, amados hermanos. Und jetzt ist es an der Zeit. En que Dios quiere trabajar en esta nación. Brüder und Schwestern, weil Gott möchte in dieser Nation y esta arbeiten. Iglesia tiene un llamado. Diese Gemeinde hat einen Ruf. Es el mismo llamado que tenía mi iglesia. Es ist der gleiche Ruf, den meine Gemeinde hatte. ¿Sabe qué nos dijo el Señor? Wisst ihr, was ich dem Herrn sage? Dijo, esta iglesia diese Gemeinde es la sierva de todas las iglesias de la ciudad. Ist die Dienerin von allen anderen Gemeinden der Stadt. Esta iglesia diese Gemeinde es la sierva ist die Dienerin de las otras iglesias. Der anderen Gemeinden. Mi gente Mein Volk servía a las otras iglesias. Meine Leute werden die anderen Gemeinden en las vigilias. In den Gebetsnächten mi gente haben meine Leute servía, anderen trabajaba, gedient, ayudaba, geholfen. Y servíamos como los siervos. Und wir haben gedient als wahre Diener. Esta iglesia tiene un llamado. Diese Gemeinde hat einen Aufruf. Servir. Nämlich zu dienen. A la asociación de pastores. Den Pastoren in Versammlungen zu dienen. Servir a las denominaciones. Den verschiedenen Denominationen zu dienen. Servir a los pastores de la ciudad. Den Pastoren zu dienen. Servir. Servir. Dienen zu dienen. Y en la medida que ustedes sirvan. Und so wie ihr dient. No importa que lo rechacen. Ganz egal, ob sie euch abweisen. No importa que no los entiendan. Ganz egal, ob sie euch verstehen. En la medida que ustedes sirvan. Die Art und Weise, wie ihr dient. Y pongan su sueño debajo del sueño de otros. Und euren Traum den Träumen von anderen unterstellt. Ustedes van a ver que Dios va a cumplir su llamado. Werdet ihr sehen, dass Gott tanto euren Traum erfüllen wird. Tanto individual. Individuelle Träume. Como para la iglesia completa. Aber auch Träume von der gesamten Gemeinde. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Wie viele möchten eine Erweckung erleben? Levanta tus manos al cielo. Hebt eure Hände. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor Jesús. Sagt Gott, Jesus Christus. Yo quiero. Ich möchte. Ver con mis ojos. Mit meinen eigenen Augen sehen. Un avivamiento. Wie eine Erweckung stattfindet. En esta ciudad. In dieser Stadt. Y en esta nación. Und in dieser Nation. Úsame. Verwende mich. Usa esta iglesia. Verwende diese Gemeinde. Para ser promotora. Damit ich de avivamiento. Teil von dieser Erweckung sein kann. Úsanos como siervos. Verwende uns als Diener. Úsanos como siervos. Verwende uns als Diener. Para bendecir. Um zu segnen. A los otros pastores. Und anderen. A las otras denominaciones. Gemeinden und Denominationen. A las otras iglesias. Anderen Kirchen. Úsanos, Señor. Verwende uns, Gott. Úsanos, Señor. Verwende uns. Señor, danos tiempo. Gib uns Zeit. Para estar en tu presencia. Damit wir in deiner Gegenwart como sein können. Como Segunda de Corintios 7:14. So wie im 2. Chroniker 7:14 steht. Vamos a humillarnos delante de ti. Wir möchten uns vor dich demütigen. Vamos a estar orando delante de ti. Wir möchten zu dir beten. Vamos a buscar tu rostro, Señor. Wir möchten dein Angesicht suchen. Sin límite de tiempo, Señor. Ohne Zeitbegrenzungen. Sin límite de tiempo, Señor. Ohne Zeitbegrenzungen. Vamos a pasar tiempos juntos. Wir möchten Zeit gemeinsam buscando, verbringen. Buscando, clamando. Dich anzurufen, dich anzubeten. Y sabemos que se va a cumplir esa fórmula. Und wir wissen, dass diese Formel sich erfüllen wird. Tú vas a escuchar. Du wirst uns anhören. Y tú vas a ver, Señor. Du wirst sehen, Herr. Y vamos a recibir tu respuesta. Und wir werden deine Antwort bekommen. Señor, Herr, te entrego mi corazón. Ich gebe dir mein Herz. Tú me has estado preparando. Du bist dabei, mich zuzubereiten. Tú has estado corrigiendo mi corazón. Du wirst mein Herz korrigieren. Has estado limpiando mi corazón. Du hast mein Herz gereinigt. Gracias, Señor. Danke, Herr. Por el lugar donde me has puesto. Für den Ort, wo du mich hingestellt hast. Ayúdame a servir de todo corazón. Hilf mir, dir zu dienen mit ganzem Herzen. Sigue preparando mi corazón. Bereite weiterhin mein Herz zu. Para que tú me entregues mi sueño. Damit dein Traum, mein Traum in mir Wirklichkeit werden kann. Gracias, Señor. Nämlich dein Traum. Amen. Amen. Amen.